Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Wir verschlafen fast ein Drittel unseres Lebens. Doch diese Zeit ist eine gute Investition in unsere Gesundheit. Denn im Schlaf laden sich unsere Akkus für den nächsten Tag wieder auf. Zu Beginn such dir eine Position, in der du dich gut entspannen kannst, in der dir warm, gemütlich und behaglich ist und in der du überflüssige Anspannungen des Körpers und des Geistes mehr und mehr loslassen kannst. So klingt es auf einer CD des Berliner Psychotherapeuten Werner Eberwein. Er will Menschen mit seiner sonoren Stimme helfen, in den Schlaf zu finden. Das fällt heutzutage vielen Menschen schwer, vor allem nach einem rasanten Tag mit vielen Terminen und Eindrücken. Ich entspanne mich jetzt. Jeder Organismus braucht Pausen. Auch der moderne Mensch bildet da keine Ausnahme. Im Schlaf lädt sich unser Akku für den nächsten Tag wieder auf. Fast ein Drittel unseres Lebens verschlafen wir. Welchem Zeitplan der Schlaf folgt? Abends gleiten wir allmählich vom Wachzustand in den Schlaf. Das steuert unsere innere Uhr, die den Takt vorgibt. Sie funktioniert auf der Basis eines wichtigen Hormons, das Melatonin. Es wird, nur bei Dunkelheit, in der Zirbeldrüse des Gehirns gebildet und macht uns müde. Morgens, wenn die Sonne aufgeht, sinkt der Melatoninspiegel wieder. Im Winter allerdings, wenn es nur wenige Stunden hell ist, bleibt er auch tagsüber erhöht, was unsere Aktivität dämpft. Nicht hormonell, sondern genetisch gesteuert ist dagegen, ob wir generell zu den Langschläfern oder Kurzschläfern gehören, sagt Peter Falkey, Direktor der Psychiatrischen Klinik der Ludwig-Maximilians-Universität München. Es gibt dann die Eulen und die Lerchen, auch das ist determiniert. Ja, man kann das um 1-2 Stunden so ein bisschen verschieben, aber im Großen und Ganzen sage ich immer, Leute, die vor 9 Uhr morgens nicht brauchbar sind, die sollte man auch in Ruhe lassen. Ja, umgekehrt Leute, die eben abends um 9 ins Bett gehen müssen, nur dann sind sie fit, um Gottes Willen, die sollte man dann um 9 Uhr auch ins Bett lassen, ja, weil das eben Biorhythmus ist. Auch tagsüber unterliegen wir einem gewissen Rhythmus. Vormittags sind die meisten Menschen recht leistungsstark, bis zur ersten Kaffeepause um 10 Uhr. Das erste Tief. Nach dem Essen, so gegen 14 Uhr, folgt ein weiteres. Es geht dann hoch und um 17 Uhr geht es dann wieder abwärts. So. Und irgendwann ist Schicht im Schacht. Und das ist beim einen 22 Uhr, beim anderen sind 23 Uhr. Und wenn Sie dann über die 0 Uhr rübergehen, ja, dann haben Sie nicht mehr genug REM-Schlafphasen. Die sogenannten REM-Schlafphasen sind wichtig fürs Gehirn. Bei Patienten im Schlaflabor zeigen sich auf dem EEG-Bildschirm Beta-Wellen, die es sonst nur im Wachzustand gibt. Das bedeutet, dass sich im REM-Schlaf viel tut. Die Abkürzung REM leitet sich vom englischen Begriff Rapid Eye Movement ab, zu Deutsch schnelle Augenbewegung. Diese Schlafphase dient dazu, wichtige Informationen zu speichern. In diesem Zeitraum lernen wir sozusagen im Schlaf. Wer abends Vokabeln paukt und dann schläft, behält die Wörter besser im Gedächtnis, als wenn er die ganze Nacht durchlernen würde. Synapsen im Gehirn verknüpfen sich neu. Alles, was wir tagsüber erfahren haben, kommt während der REM-Phasen auf den Prüfstand. Das Gehirn arbeitet das Tagesgeschäft ab. Also wenn man sich das vorstellt, ich habe den ganzen Input und der muss ja dann durchgeguckt, Irrelevantes rausgeschmissen werden und Relevantes muss abgelegt werden. Also ein bisschen Ablage nachts. Während der REM-Phasen, die vor allem in der zweiten Nachthälfte auftreten, träumen wir auch. Auch Träume dienen dazu, Erlebtes zu verarbeiten. Schon von jeher gibt es viele Hypothesen, was hinter der aufregenden Traumwelt, in die wir nachts eintauchen, stecken könnte. Mediziner sehen das nüchtern. bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil man darf ja nicht vergessen, Traumaktivität ist ja letztendlich eine ungeordnete Response des Gehirns. Also es ist ja nicht so, dass da der ganze Tagesablauf oder die gesamte Biografie oder sonst was, sondern es sind ja Fetzen. Und was jetzt zur Oberfläche kommt, sage ich jetzt mal naturwissenschaftlich gesprochen, ist ja eher dem Zufall überlassen. Ob Zufall oder tiefere Bedeutung. Fest steht, dass während der Nachtruhe sehr viel passiert. Der römische Philosoph Seneca wusste schon vor 2000 Jahren: Wenn der Körper liegt, darf man nicht glauben, dass der Geist ruhig sei. Das gilt für die REM- und Traumphasen. Wenig geistige Aktivität zeigt sich während der Tiefschlafphasen, den eigentlichen Erholungszeiten der Nacht. Sie durchlaufen wir vor allem in der ersten Nachthälfte. Etwa eine halbe Stunde nach dem Einschlafen kommt der erste Tiefschlaf. Nicht nur der Geist ruht, auch die Muskelspannung nimmt ab. Wir liegen fast regungslos im Bett. Von der Außenwelt nehmen wir nichts mehr wahr und sind kaum aufzuwecken. In den Morgenstunden wechseln sich dann leichter Schlaf und Traumphasen ab. Und wir wachen auf. Experten wie Peter Falker meinen, dass wir für dieses Wechselspiel aus verschiedenen Schlafphasen 6 bis 8 Stunden am Stück brauchen, um frisch in den nächsten Tag zu starten. Es gibt Menschen, die weniger Schlaf brauchen. Es wird dann immer Napoleon zitiert oder Talleyrand oder andere Leute. Wobei ich dann immer sage, ja, ich weiß nicht, ob man nicht auch für gewisse Phasen, wenn man sich im Krieg befindet oder sonst was, vielleicht einfach auch weniger Schlaf braucht. Es gibt wohl wirklich auch eben, das sind genetische Formen, die einfach mit weniger Schlaf 4 Stunden auskommen. So. Unter den Primaten kommt der Mensch mit der kürzesten Schlafdauer aus. Individuell verschieden zwischen 4 und 12 Stunden. Im Durchschnitt schläft der Deutsche exakt 7 Stunden und 8 Minuten. Dagegen braucht ein kleiner, federleichter Nachtaffe, der in Südamerika zu Hause ist, 17 Stunden, um sich zu erholen. Es gilt die Daumenregel: Mit steigender Körpergröße sinkt das Schlafbedürfnis. Ein Streifenhörnchen oder eine Feldmaus schlummern also bis zu 20 Stunden. Große Tiere, wie Giraffen oder Elefanten, reichen 2 bis 4 Stunden. Wie Menschen in früheren Zeiten geschlafen haben. Wer nachts häufig aufwacht und nicht weiterschlafen kann, der wird bedauert und bedauert sich selbst. Denn die Nachtruhe sollte natürlich nicht unterbrochen sein. Dabei ist dieses Durchschlafideal eine Erfindung der Neuzeit, sagt der Historiker Arndt Brendecke von der LMU München. Ja, es war keineswegs so, dass man einen 8-stündigen durchgehenden Schlaf praktiziert hat, sondern in der vorindustriellen Zeit wurde sehr häufig segmentiert geschlafen. Das heißt, in der Regel in 2 Hälften mit einer langen 1-2-stündigen Wachphase dazwischen. Der Grund? Die Nacht war lang und dunkel, vor allem im Winter, ohne Elektrizität und Licht. Kerzen waren teuer. Also galt es, bis zu 16 finstere Stunden zu überbrücken. Freilich konnte niemand 16 Stunden lang durchschlafen. Somit schlief man in Etappen. Bis vor etwa 100 Jahren dauerte die erste Schlafphase ungefähr bis Mitternacht. Dann sind die Menschen aufgestanden, haben sich angezogen, um für 1 oder 2 Stunden wach zu sein, sich Geschichten zu erzählen, die Nachbarn zu besuchen, bei Kerzenschein zu lesen oder andächtig im Gebet zu versinken. Es gibt Gebetsbücher, die allein den wachen Nachtstunden gewidmet waren. Natürlich wurde auch allerlei Sündhaftes betrieben, so würde das die Kirche damals beschrieben haben. Aber da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Wir wissen aber, dass dort allerlei passiert ist, also aus Briefen, aus Tagebüchern, auch deshalb, weil es viele Begriffe dafür gab, also für diese Schlafphasen, und mit einer großen Natürlichkeit darüber gesprochen wurde, dass man wach war und dass man dann in seinen zweiten Schlaf fiel. Es gab mehrere Gründe, dass es irgendwann nicht mehr angezeigt war, so viel Zeit im Bett zu verbringen. Zum einen die Kirche, die mit Glockenschlägen schon früh morgens zum Gebet rief und die Nacht verkürzte. Sie argwöhnte, eine allzu lange Nachtruhe verführe auch zum Sündhaften, also zum Beischlaf. Außerdem warnte die Kirche generell vor Müßiggang. So entstand die moralische Verpflichtung, früh aufzustehen. Zum anderen setzte mit der industriellen Revolution eine Entwicklung ein, die den Tagesablauf, zumindest den der Stadtmenschen, radikal umkrempelte. In dieser Konstruktion ist tatsächlich Zeit Geld. Das heißt, jemand, der zu lange schläft, verliert auch Geld. Wer in Schichten arbeitet und viel leisten muss, kann es sich nicht mehr erlauben, lange im Bett zu bleiben. Die vormals dahin fließende Zeit, die von Jahreszeiten und Sonnenstand geprägt war, geht über in eine öffentliche, verpflichtende Zeit, der man sich kaum mehr entziehen kann, weil sie für alle gleich getaktet wird. Denken Sie an die Taschenuhr. Auch die Taschenuhr ist dann ein Phänomen erst des 18. und 19. Jahrhunderts. Also diese Verrücktheit, dass wir in unseren Taschen einen Zeitgeber mit herumtragen und unser Verhalten an das anpassen, was uns dieser Zeitgeber mitteilt. Das ist bis heute so. Es ist der Wecker, der bei vielen Menschen den Schlaf beendet und nicht die Tatsache, dass man ausgeschlafen ist. Eine kurze Nachtruhe avanciert zum Ideal des erfolgreichen, rechtschaffenden Menschen. Außerdem sollte der Schlaf in unserer Non-Stop-Gesellschaft auch nonstop erfolgen, also ohne aufzuwachen und sich herumzuwälzen. Denn am Stück und möglichst kurz lässt er sich noch am besten in den dichten Terminkalender einfügen. Deswegen gibt es eben auch eine lange Kultur, man könnte sagen, der Begrenzung oder geradezu des Schlafentzugs. Wenn wir schlafen, kommunizieren wir nicht und produzieren wir nicht. Das heißt, es ist noch der einzige nicht kapitalisierbare Rest unseres Daseins. So das kritische Resümee des Historikers Arndt Brendicke. Doch auch Mediziner hinterfragen den zunehmenden Schlafentzug zugunsten der modernen, immer flexibler werdenden Arbeitswelt, in der wir rund um die Uhr per Handy oder Mail erreichbar sind, in der uns Outlook-Termine auf Tagesabläufe festlegen und wir freiwillig auch noch nachts online shoppen gehen, Videos schauen, skypen oder twittern. In den vergangenen 100 Jahren hat sich die durchschnittliche Schlafdauer in den Industrieländern um ein Fünftel verkürzt. Weniger Schlaf und Ruhe führen auf Dauer nicht dazu, dass wir produktiver werden, sondern unterm Strich dümmer, dicker und kränker. Wie Körper, Geist und Seele vom Schlaf abhängen. In den 1980er Jahren fand in Chicago ein Versuch mit Ratten statt. Sie saßen auf einem Drehteller, der bei einem Wasserbehälter angebracht war. Wann immer die Tiere einnickten, begann sich die Scheibe zu drehen, sodass sie laufen mussten, um nicht ins Wasser zu fallen. Nach 33 schlaflosen Nächten war auch die letzte Ratte tot. Wenn Menschen nicht zur Ruhe kommen, kann das vielfältige Gründe haben, wie Stress oder Reizüberflutung. Dadurch gerät der Körper aus dem Tritt. Die Gefahr, sich bei Übermüdung einen Infekt einzufangen, steigt um das Dreifache, so Peter Falkey. Sie müssen ja regelmäßig Antikörper freisetzen. Und nach meinem Kenntnisstand ist es so, dass diese immunkompetenten Zellen, damit sie ausreichend Antikörper produzieren, einfach eine Ruhephase brauchen von einigen Stunden, um wieder wahrscheinlich über die Proteinsynthese ausreichend Antikörper zu produzieren oder eben selber fit genug zu sein. Im Schlaf werden Wachstumshormone ausgeschüttet. Kinder wachsen im Schlaf. Bei Erwachsenen erneuern sich Hautzellen. Haare und Fingernägel wachsen. Außerdem arbeitet die Verdauung auf Hochtouren. Wer zu wenig schläft, wird dick. Mehrere Studien haben gezeigt, dass Fett vor allem während der Tiefschlafphasen abgebaut wird. Wer nicht ruht, dessen Blutzuckerspiegel bleibt hoch. Und damit steigt auch die Gefahr, an Typ-2-Diabetes zu erkranken, also dem sogenannten Altersdiabetes, der weltweit rasant zunimmt und auch immer jüngere Menschen trifft. Aber nicht nur der Körper leidet unter Schlafmangel. Es gibt viele psychische Erkrankungen, die sich durch Schlafstörungen ankündigen. Denn Schlafen bedeutet ja auch, dass Sie nach einer gewissen Ordnung Dinge abschalten. Wenn Sie sich selber überlegen, wie Sie schlafen, gibt es ja verschiedene Phasen. Ich lege mich hin, ich werde ein bisschen müde, irgendwann gleite ich in den Schlaf über. Das heißt, es ist ein geordneter Rückzug aus dem Leben. Und wenn Sie überregt sind oder so, man kennt es ja von sich selber, dann ist dieser geordnete Rückzug nicht möglich. Eine Psychose beispielsweise ist ein solcher übererregter Zustand, bei dem Patienten keine Ruhe mehr finden. Das gilt auch für depressive Menschen. Wer dement wird, kann nicht mehr schlafen, wobei noch nicht geklärt ist, was zuerst auftritt, die Demenz oder die Schlafprobleme. Auch Angststörungen können mit Schlafmangel zusammenhängen. Es ist kein Zufall, dass Schlafentzug auch als Foltermethode eingesetzt wird. Aber selbst wenn sich noch keine ernsthafte Krankheit manifestiert, so zeigen sich doch schnell erste Auswirkungen. Wer müde ist, kann sich schlecht konzentrieren und etwas merken. Forscher aus Israel haben herausgefunden, dass Unausgeschlafene schnell überreagieren, weil das Gefühls- und Angstzentrum des Gehirns, die Amygdala, unwichtige Informationen nicht mehr filtern kann. Man steigt in die S-Bahn ein, wie ich heute Morgen, und sie sind umringt von Menschen. Da gibt es einen, der drängelt sich vor oder sonst was. Wenn ich ausgeschlafen bin, dann nehme ich das gar nicht zur Kenntnis, stelle mich zur Seite. Aber wenn ich nicht gut drauf bin, dann denke ich, was soll denn das jetzt, ja? An der Reizbarkeit merkt man, dass man zu wenig geschlafen hat. Wir reagieren aggressiv, aber auch dünnhäutig, weil alle einströmenden Eindrücke und sogar neutrale Informationen eine viel zu starke emotionale Reaktion auslösen können. Wir schreien wegen Kleinigkeiten, weinen plötzlich oder reagieren allzu ängstlich, wenn der Schlaf fehlt. Müdigkeit setzt auch unser Urteilsvermögen herab. Um sie zu übertünchen, reagieren wir hektisch und entscheiden unüberlegt. Was aus meiner Sicht eben ganz wichtig ist für das tägliche Leben, die Fehlerquote bei Menschen wird höher. Also wenn man nicht ausgeschlafen ist, macht man einfach mehr Fehler. Ganz zu schweigen von der affektiven Ausgelenktheit. Wer den Schlaf auch tagsüber nicht nachholt, zum Beispiel während einer Siesta, wie sie im Mittelmeerraum üblich ist, dessen Körper setzt sich zur Wehr. Entweder mit einem unvermittelten Powernap während einer langweiligen Sitzung oder mit dem sogenannten Sekundenschlaf. Das Berliner Robert-Koch-Institut schätzt, dass bei jedem vierten schweren Autounfall das kurze Einnicken am Steuer die Ursache ist. Was stört und was hilft beim Schlafen? Es gibt Menschen, die schlafen bewusst wenig, um nichts zu verpassen. Es gibt aber auch immer mehr Leidende, die eigentlich gerne schlafen würden, aber nicht können. Besonders betroffen sind Schichtarbeiter mit unregelmäßigen Schlafenszeiten oder Piloten und Flugbegleiter, die quasi dauernd gegen ihren Biorhythmus anfliegen. Laut Statistik sind 10-15% der Menschen behandlungsbedürftig. Die Weltgesundheitsorganisation WHO unterscheidet in ihrer internationalen Klassifizierung von Krankheiten insgesamt 88 verschiedene Schlafstörungen. Das deutet auf ein ernsthaftes gesellschaftliches Problem hin, das zum Umdenken auffordert. Allmählich rückt die Tatsache deutlicher in das Bewusstsein, wie eng Schlaf und Gesundheit zusammenhängen und wie wichtig die Chronobiologie ist. Für Erkenntnisse in diesem Bereich gab es 2017 sogar den Medizin-Nobelpreis. Schlafforscher raten, möglichst immer zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen. Abends keinen Kaffee oder Alkohol zu trinken, vorher kein Nickerchen vor dem Fernseher einzulegen und positiv gestimmt ins frisch gelüftete Schlafzimmer zu gehen. Weitere Tipps: Nachts am besten nie auf die Uhr zu schauen. Schon gar nicht auf hell leuchtende Handy-Displays, die einen wach machen, sondern darauf zu vertrauen, dass der Mantel des Schlafs einen bald wieder einhüllen wird. Denn jeder wacht nachts bis zu 30 Mal auf. Wir merken das normalerweise nicht und dösen gleich weiter. Aber wenn doch, sollten wir gelassen bleiben. Oder es halten wie die Menschen früher. Eine Weile aufstehen, Routinearbeiten erledigen wie aufräumen oder bügeln, etwas lesen und dann weiterschlafen, wenn wir wieder müde werden. Wenn man aus inneren Gründen nicht schlafen kann, um Himmels Willen nicht schlafen wollen, nicht mit geballten Fäusten bis 37.486 zählen, sondern aus der Not eine Tugend machen. Man braucht ja nicht zu schlafen. Es ist auch so ganz hübsch. Nur nicht wollen wollen. Der Wille ist der ärgste Widersacher des Schlafes. So schrieb es der Schriftsteller Heinrich Spörl. Und so sieht es auch der Psychiater Matthias Nörtemann. Er ist leitender Oberarzt am Klinikum Harlaching. Zu ihm kommen Patienten mit vielfältigen Störungen. Für jeden muss er eine passende Therapie finden. Manchem Schlaflosen hilft eine medizinische Hypnose. Nicht nur, weil die ruhig gesprochenen Worte so entspannend wirken. Ich finde es was sehr Schönes, wie sehr man Patienten wieder dazu verhelfen kann, mit eigenen Stärken in Kontakt zu kommen und Probleme, die sie haben, zu bewältigen, indem sie einen Rückgriff finden auf Fähigkeiten, die sie eigentlich in ihrem Leben schon mal hatten. Und schlafen konnten die meisten einmal richtig gut, weil Säuglinge das bis zu 16 Stunden täglich tun. Also gilt es, diese tief verankerte Fähigkeit wieder hervorzulocken. Die Hypnose setzt im Unterbewussten an und hat Zugang zu Körperfunktionen, die unwillkürlich ablaufen, sich also unserem Verstand entziehen. Manchmal reichen schon eine Handvoll Hypnosesitzungen, um an diese frühen Anlagen anzuknüpfen und das Schlafverhalten zu verbessern. Eine Patientin sagte im Vorgespräch, sie würde am liebsten alle Sorgen, die sie nachts wach halten, in den Schrank sperren und um ihr Bett einen tiefen Wassergraben errichten, der alles fernhält. Der Hypnotherapeut verwendet diese individuellen inneren Bilder, was besonders wirkungsvoll ist. So als könnten sie abends die wichtigen Themen des Alltags sorgfältig in den Schrank legen. Ganz ordentlich und gut verräumt. Und wenn sich dann doch ein Thema aus dem Schrank rausstehlen würde, dann würde es nur bis zum Wassergraben kommen. Stimmt das? Ja. Okay, und dann möchte ich Sie bitten, noch etwas zu tun und sich selbst von außen zusehen, ob Sie denn da nachts gut weiterschlafen können, wenn da noch ein oder zwei Sorgen im Wassergraben herumschwimmen. Geht das? Ja. Okay. Die Patientin ist noch ansprechbar. Obwohl ihre Augen geschlossen sind und sie schon in eine Art Trance eingetaucht ist. Das vorbeifahrende Auto draußen nimmt sie nicht wahr. Wohl aber ihre inneren Bilder, die sich während der Hypnose verstärken und ihr Unbewusstes beeinflussen. Sie sitzt, entspannt und tief eingesunken auf dem gut gepolsterten Sessel. Und es kann ganz einfach sein, nachts zwischen 4 und 5, nur ganz leicht an die Oberfläche zu kommen und dann gleich wieder dieses Gefühl zu spüren, alles ist vollkommen in Ordnung. Und sie sofort wieder in die Schlaftiefe hinabgleiten können, die sie am allerbesten erholt. Sie hörten Der Schlaf, unentbehrlich für Körper und Geist, von Veronika Bräse. Regie Christiane Klenz. Technik Lydia Schön-Krimmer. Es sprachen Katja Bürkle, Jerzy May und Florian Schwarz. Eine Sendung von Radio Wissen.